Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ilmate am Start, ein geiles Endprodukt. Busy Joe, ich mach mir nen Spaß draus. Wenn Freezy Trap 16 Bars braucht. Leute sagen, dass sie die Gang schon krasser finden. Und andere MCs, als würden sie Bongenwasser trinken. Keiner hat nen so perfekten Flow am Start. Euer Vater verflucht den defekten Kondomautomat. Ging euch zu gewinnen wie Elfmeter ohne Tormann. Ihr verwendet Reime, die ich im Leben nicht hervorkram. Busy Joe ist Teil dieser Super Gang. Österreichs Pendant zum Wu-Tang Clan. Hab mehr Bars als alle Rotlichtboss in Wien zusammen. Du hast weniger als nichts verdient, verstanden? Bin als erster draußen, ins Heiß der Stärkste fliegt. Busy Joe kommt wieder, da ihm der Scheiß im Herzen liegt. Ich gebe mein Leben für die Gang. Ich führe Reden nur im Slang. Diss uns und wir stehen hinter dir. Diss mich, meine Gang steht hinter mir. Ich gebe mein Leben für die Gang. Ich führe Reden nur im Slang. Diss uns und wir stehen hinter dir. Diss mich, meine Gang steht hinter mir. Ja, ich check das, was ich checken will. Auch wenn ich dabei wegpenne oder manchmal chill, kill ich trotzdem alle MCs. Denn ihr seid alle mies, tut auf, ich bin der wahre G. Hihihi. Und oh, oh, oh. Habt null Ahnung und auch null Flow. Keine Commerz-Bitch-Hoes mit Big Boss auf den Shows und Cokes auf der Bühne. Keine von euch wird müde, war ja klar. So wie ihr wird mein echter Rap-Superstar. Doch ich bleib rar, wie guter Kaviar. War schon mal da, fuck you all und fuck Plattenleger. Mein Leben für die Gang. Ich führe Reden nur im Slang. Diss uns und wir stehen hinter dir. Diss mich, meine Gang steht hinter mir. Ich gebe mein Leben für die Gang. Ich führe Reden nur im Slang. Diss uns und wir stehen hinter dir. Diss mich, meine Gang steht hinter mir. Wann du Beef brauchst, Vorhalt zum Hinterspar. Das Spiel ist ein Squeeze, was in der Tat. Von Oldschool bis Newschool, Trap oder Cloud. Wenn ein Draufgänger und habt ihr deinen Hektar geraunt. Wer sich CEO, Bushmeister, Captain der Baus. Und Dennis hat schon wieder mal das Crack weggeraucht. Lass mir durch, lass Man aus, Rap in der Haus. Erst ist Nerg, spielst die Hi-Hat und das Clapping down. Die Gang der Nutzer mit Musik in den Krieg. Rappen wir über Themen, wir lieben den Beat. Es ist Freezy Trap, der Void, Fiddler, Rapper, Killer. Komm mit am 16er, mach den Kreuz. Und du verreckst dann wieder, was das ist schreut. Merkt ab den Namen, wir sind die Gang, also her auf den Sound. Österreich vereint, den Rest ganz vergessen. Wildwuchs Sound, die Besten der Besten. Ich gebe mein Leben für die Gang. Ich führe Reden nur im Slang. Diss uns und wir stehen hinter dir. Diss mich, meine Gang steht hinter mir. Ich gebe mein Leben für die Gang. Ich führe Reden nur im Slang. Diss uns und wir stehen hinter dir. Diss mich, meine Gang steht hinter mir. Ich gebe mein Leben für die Gang. Ich führe Reden nur im Slang. Diss uns und wir stehen hinter dir. Diss mich, meine Gang steht hinter mir. Ich gebe mein Leben für die Gang. Ich führe Reden nur im Slang. Diss uns und wir stehen hinter dir. Diss mich, meine Gang steht hinter dir.